Der assistierende Verwalter des UN-Entwicklungsprogramms und Abteilungsleiter für Asien und Pazifik von UNDP, Su Hao-liang, und seine Begleitung trafen am 12. September mit einer Maschine in Pyongyang ein.